herzlich willkommen zum Uncast Episode 769, siebenmal das Gleiche. Ja, wenn ihr jetzt sagt, oh hoppla, der hört sich aber heute anders an. Ja, ich habe eine fette Erkältung. Ja, von daher wird es heute auch nicht ganz so lang gehen. Ja, ich will einfach nur noch pennen. Das ist wirklich schlimm. Ja, passiert, ne? Immer wieder, wenn so die Umschwünge kommen vom Wetter, ja, ganz klar, ne? Von ja, Pullover an bis zu Pullover aus. Tja, da bin ich gleich gefährdet, ne? Einmal zu früh den Jacken aufgemacht, ne? Unterwegs, wenn man schwitzt, und schon kann das passieren. Tja, ja, so ist das. Egal. Die Smartwatch hat mir jedenfalls auch schon angezeigt, ne, dass meine Herzfrequenz also zu hoch ist. Da wusste ich gleich, okay, das wird wieder, da werde ich wieder krank werden. Definitiv. Ist wirklich eine gute Sache. Wie ist es momentan jetzt? Ja, 91. Ja, für das, dass ich hier so sitze, ja, und noch kein schwieriges Thema hatte, wo mir der Kragen platzt, also ist es schon ziemlich hoch. Ne? Aber die Smartwatches mit EKG, die hat Heise Online jetzt mal unter die Lupe genommen und hat die Top 10 gekürt. Und sehr interessant, der Testsieger ist die Huawei Watch D2. Die ist nämlich umfangreich kompatibel, was auch sehr, sehr interessant ist, weil man denkt, ah ja, Huawei, da geht ja nichts, ne? Weil die haben ja keinen Play Store und so, ne? Aber ja, bei der Uhr ist es halt eben wurscht bei der Smartwatch. Stattdessen klappt diese Uhr wunderbar an iOS und Android. Ja, also egal, ob man jetzt ein iPhone hat oder ein Android-Gerät, kann man die eben dann nehmen, was ja sehr, sehr cool ist. Preis ist weniger gar cool. 390 oder 369 ist schon heftig. Platz 2 ist die Wissing Scan Watch 2. Die kommt immerhin noch auf 289, aber der absolute Preistipp: Fitbit Charge 6. Hat alle Funktionen drin, bis auf die Blutdruckmessung. Die hat natürlich Huawei Watch D2 auch mit drin. Aber EKG-Funktion hat die Fitbit Charge 6 auch. Ist gut, habe ich auch. 111 Euro. Manchmal kriegt man die auch schon für 99 Euro, müsst ihr nur mal ein bisschen aufpassen an die bei den Angeboten, und könnt ihr da auch welche abgreifen. Ja, im Prinzip sage ich da jetzt nichts weiter dazu, weil Smartwatch haben wir ja schon bestimmte Modelle immer mal wieder genannt, und da ist jetzt nichts Neues drin, wo wir noch nicht behandelt haben. Ja, also irgendwo in den einzelnen Uncast-Folgen sind die ganzen Testberichte oder zumindest Vorstellungen von diesen Smartwatches da drin. Und ja, deswegen komme ich mal zu was anderem. Lenovo, die arbeiten an einem neuen Flaggschiff, Tablet, aber mit 8,8 Zoll. Ich habe ja schon öfters gesagt, ist das überhaupt noch praktikabel? Mein Gott, beim 7-Zoll-Tablet ist klar, nein, das ist sinnlos. Smartphones heutzutage 6,7 Zoll oder 6,8 Zoll sogar. Die 0,2 Zoll, die machen den Kohl auch nicht fett. Ja, also von daher uninteressant. 8,8 Zoll ist schon ein bisschen größer wieder. Tja, aber ehrlich gesagt, ich frage mich schon, warum? Ja, also für ein großes Handy zu ersetzen, ist es zu klein, meiner Meinung nach, beziehungsweise geht nicht, ja, also ein großes Handy, das Teil kann man nicht mehr einstecken, von daher, das geht nicht, ist also zu groß. Für eine Ergänzung bei so einem großen Smartphone, wenn man das schon hat, 8,8 Zoll, naja, ja, ein bisschen größer ist es, aber wirklich, warum holt man sich da nicht ein 10,1 Zoll Tablet oder noch größer? Ja, dann hat man eben auch einen richtigen Unterschied zwischen einem kleinen Smartphone und einem großen Tablet, ne? Nur wie auch immer, technisch soll dieses Y700, ja, 2025er Version, ziemlich gut ausgestattet sein. Das soll mit einem Snapdragon 8 Elite Chipsatz kommen und auch einen größeren Akku gegenüber dem Vorgängermodell von 2024. Das heißt, auch hier ist es wieder spannend zu sehen, was sich momentan in den Tablet-Bereichen tut. Da geht es richtig voran. Mehr als in den Smartphone-Bereichen übrigens an Innovation. Ja. Unglaublich. Dennoch sind ein paar Sachen, die bei den Tablets fehlen. Es müsste endlich mal ein neues Design her. Die sehen alle wirklich schlecht aus. Furchtbar. Aber naja, das haben wir ja auch bei den Smartphones schon. Komme ich auch gleich dazu. Ja. Aber zuerst noch kurz, das Lava Bolt ist vorgestellt worden. Das ist ein Gerät, das gibt es eigentlich nur in Indien. Vielleicht gibt es ein paar Importeure. Ja, aber es ist, finde ich, trotzdem erwähnenswert, weil das für das Geld einiges bietet. Zum Beispiel ein Curved 120 Hertz AMOLED-Screen, MediaTek Dimensity 6300 Chipsatz, eine 64 Megapixel Hauptkamera und ein 6,67 Zoll großer Screen eben damit verbaut, 16 Megapixel Front-Facing-Kamera, Optical In-Display Fingerprint-Scanner. Das hört sich alles sehr, sehr gut an. Auch ein 5000 mAh Batterie ist drin und IP64 Staub- und Wasserresistenz. Kommt leider mit Android 14, aber versprochen ist, dass Android 14 in den kommenden Monaten, Android 15 in den kommenden Monaten kommt als Update. Ja, und jetzt sagt er, naja, gut, haut mich jetzt nicht aus den Socken, ja, klar, aber Preis startet für das Gerät bei $123 und die größte Version geht bis 8 GB RAM und 128 GB Storage. Für so ein Low-End-Handy ist das schon ziemlich gut, muss ich sagen. Und der Preis ist wirklich traumhaft, aber, tja, die Sache ist halt, das wird es wahrscheinlich nur in Indien geben. Vielleicht hat Lava da noch ein Einsehen, dass sie das auch in anderen Gebieten rausbringt, aber momentan ist es offenbar nicht vorgesehen. Tja, der Titel heute, ja, siebenmal das Gleiche, das bezieht sich tatsächlich auf das neue Sony Xperia 1 Mark 7. Da sind jetzt Renderings aufgetaucht, nochmal im Detail. Und ich muss sagen, also noch enttäuschter kann man eigentlich nicht sein. Das ist nämlich exakt das gleiche wie das Vorgängermodell vom Design her. Also ich verstehe sowas nicht. Siebenmal kaum Änderungen. Das muss doch langweilig werden. Ich weiß nicht. Also da, für mich wird dann feststehen, dass ich wahrscheinlich, also mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, kein Xperia 1 Mark 7 kaufen werde. Ich will nicht immer das Gleiche haben. Auch sogar die Displaygröße soll offenbar gleich bleiben bei 6,5 Zoll, was ja für mich schon an der unteren Grenze ist. Ich hätte gerne ein 6,8 Zoll Screen. Von daher ist das eigentlich nicht mehr dann das, was ich als neues Telefon möchte. Gut, es bleibt eh noch eine ganze Zeit lang, zumindest noch ein Jahr, bleibt das Sony Xperia 1 Mark 6 bei mir, vielleicht sogar noch länger, kommt drauf an, wie lange das Ganze hält, wie lange der Akku hält, und dann werden wir sehen. Ja, so ist es. Also ich habe einfach keine Lust mehr, immer das gleiche Handy, das ist sowas von langweilig. Wenn ich mir ein neues Handy hole, dann muss es auch vom Aussehen her neu sein, da muss alles neu sein, und da gebe ich mich nicht mehr damit zufrieden, dass ich das gar nicht optisch unterscheiden kann, mehr zwischen dem Gerät, was ich vorhatte. Das ist ja furchtbar. Schade, schade, schade. Anders hingegen ist es beim Motorola Edge 60 Fusion. Da kommt ein neuer, wie es so schön heißt, Premium Midrange Kandidat ins Spiel. Und der sieht mal etwas besser aus. Der hat einen veganer Lederbezug hinten, also man sieht es so porös mäßig, das sieht richtig gut aus. Ein interessanter Kamerabump, ja. Und die Farben, die da zur Verfügung stehen, runden das Ganze eben ab. Also dieses Gletscherblau, ich weiß nicht, wie das heißt, für mich ist das Gletscherblau, ja, das ist sowas von genial, also richtig schön. Und dann diese Struktur eben von diesem veganen Leder hinten, das finde ich auch extrem gut mal. Und das wäre dann aufregend. Also wenn sowas zum Beispiel beim Sony Xperia 1 Max 7 auftauchen würde, das wäre doch schön, aber davon kann man ja nur träumen. Ja, das ist ja, naja, auf jeden Fall, das Fusion bietet auch sonst interessante Sachen. Corning Gorilla Glass 7i, Miele Standard 810H, IP68, IP69, wow, also das ist ja schon fast ein Outdoor-Handy. Und dann natürlich mit der Moto AI, das ist, steht hier im Mittelpunkt, ein Dimensity 7300 Chipsatz drin, was sehr gut ist, 6,67 Zoll P-OLED-Display mit 256 GB Storage, RAM steht hier jetzt nichts da, aber 68 Watt Fast Charging, auch sehr interessant. Also, man sieht, es tut sich was bei Motorola, was ich sehr spannend finde. Cool. Ja, vielleicht wird es ja Motorola, ne? Nee, Scherz, also glaube ich nicht, aber naja. Aber da steckt man auch noch ein anderes in der Nase, ein Smartphone, wobei das so groß ist, das kann eigentlich nicht in der Nase stecken. Also wenn das in der Nase steckt, dann tut es richtig weh. Das Ulefone Armor 30 Pro. Das ist wieder so ein Bolide, der so viel Akku drin hat, dass man das Ladegerät eigentlich ja nur seltenst braucht. 6,95 Zoll Display. Also, das ist genau was für mich, ja. Full HD Plus Auflösung, 120 Hertz Refresh Rate und Gorilla Glass 5. Das Ganze kommt mit einem ebenfalls wie bei dem anderen guten Dimensity 7300X Chipsatz. Und zwar, das X bedeutet, das ist die Version 7300, aber für Dual-Screen-Phones. Und genau das ist das Teil. Das hat nämlich zwei Displays. Die Rückseite ist nicht nur so ein kleines Uhrendisplay, sondern ein richtiges Display, ja, wo auch die komplette Oberfläche drauf ist, wo man Apps auswählen kann und alles Mögliche. Wo richtig funktioniert, das finde ich mal richtig toll. Ja, und ja, ist ja was, ne? Mal was anderes wenigstens. 16 GB RAM mit 512 GB Storage, wobei da muss ich aufpassen mit dem 16 GB RAM. Keine Ahnung, es könnte sein, dass das wieder so 12 GB oder noch schlimmer nur 8 GB ist und dann 8 GB virtueller RAM. Ja, das weiß ich jetzt nicht genau. Angegeben ist jetzt 16 GB, aber Ulefone macht das ganz gerne schon mal, dass die auch den nicht echten RAM mit angeben. Einfach unglaublich. So, und 512 GB Storage, ausbaubar bis 2 TB mit einer MicroSD-Karte. Slot ist natürlich vorhanden, klar. 50 Megapixel Hauptkamera und eine 50 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und 64 Megapixel Omnivision Nacht-Sichtkamera, auch das interessant. Und 4 Infrarot-LEDs sind integriert, um das Ganze eben dann aufzuhellen bei Nacht. Ja, und der Lautsprecher, wow, der ist schon prominent platziert hinten. Und auch auffällig. 118 Dezibel soll der raushauen können. Und RGB beleuchtet ist der auch noch. Ja, puh. Richtig, das ist mal wieder was anderes. Ja, richtig gut. Es gibt sogar noch, ja, in verschiedenen Farben, zum Beispiel auch in so einem, wie soll man sagen, Tarnmuster, ja, aber naja, okay. Für mich ist das schon ziemlich interessant, aber hier muss man natürlich gucken, wegen der Kamera beispielsweise, da würde ich noch warten, bis umfangreiche Tests kommen, weil ich ja da auch mal schlechte Erfahrungen gemacht habe mit dem Q-Bot. Das Gerät ist sehr, sehr gut, aber die Kameras sind wirklich grottig. Trotzdem, dass die 108 Megapixel haben, sagt überhaupt nichts aus. Also daher muss man erstmal warten, bis hier dann entsprechende Tests vorliegen. Ja. Also ich finde es schon ziemlich cool, das Teil. Das Armor 30 Pro. Ich gehe jetzt gerade mal auch auf die Seite von Julevo nochmal, um da vielleicht nochmal ein paar Details hier zu sehen. Ja, genau, die Batteriegröße beispielsweise 12.800 Milliampere. Ist klar, dass das Teil natürlich dann absolut ein Prügel ist. Ja. Aber ich sehe auch gerade hier, dieses 16 GB RAM ist wirklich echtes LPDDR5 RAM. Echte 16 GB LPDDR5 und der 512 GB interner Speicher ist UFS 3.1. Also das Teil ist wirklich mal gar nicht so langsam. Das ist richtig gut. Also, für Outdoor-Fans ist das hier natürlich das Ultimative, ganz klar. Über Sinn und Unsinn von diesem Dual-Screen, da kann man natürlich streiten, weil wenn das ein normaler Screen ist auf der Rückseite, warum? Ja, klar. Na klar, man könnte diesen zum Beispiel als Selfie-Monitor benutzen. Ja, das ist jetzt etwas, was vielleicht eine interessante Anwendung wäre. Aber viel mehr, sag ich mal, weiß ich auch nicht, was das sein sollte. Ja, also, Naja, egal, auf jeden Fall, ist mal wenigstens was anderes. Ja, und somit, ja, gut. Nur der Lautsprecher 118 Dezibel, der wäre wirklich nicht notwendig gewesen. Ja. Interessant, dass das die RGB-Beleuchtung, die wird auch zum Signalisieren von Statuszuständen genutzt. Ja, also zum Beispiel Musik, Anrufe, Notifications und wenn es lädt, dann leuchtet das eben immer in anderen Farben. Ich hoffe, man kann die Farben auch irgendwie so manuell einstellen. Oder zumindest mal im Party-Modus. Ja, der ist vorhanden. Party-Mode steht hier groß drauf. Ja, dass da eben hier auch dann entsprechend ein bisschen mehr Farben auszuwählen sind. Wenn es ja ein RGB ist, dann sollte der da auch mehr Farben möglich sein. Ja, ich muss sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Preise kann ich euch nicht nennen, denn ich schick mich mal durch, das ist immer ein bisschen komisch hier. Man muss da aufpassen auf die Angebotspreise. Das ist auch immer sehr, sehr fraglich, was dort eben an Preispolitik gemacht wird, denn im Prinzip kriegt man das Telefon auf zwei Arten. Das ist fast immer bei den Juli-Phones so. Im Normalpreis, dann ist es viel zu teuer, oder der Angebotspreis, den gibt es aber eigentlich immer. Und da müsst ihr nur den richtigen Preis auswählen. Ja, ein bisschen seltsam. Übrigens, aushalten tut das Gerät minus 30 Grad und bis plus 55 Grad. Also, ja, das ist das ultimative Outdoor-Handy, muss ich schon sagen. Und ja, Strom geht euch da nicht aus. Man kann es übrigens auch als 10 Watt Reverse Charging Powerbank benutzen, um zum Beispiel seine Kopfhörer aufzuladen, andere Geräte, ein anderes Phone oder eben auch eine Smartwatch und vieles mehr. Alles, was eben über USB aufgeladen werden kann. Ja. Also wenn dann der Kumpel mit dem super dünnen Gerät kommt und schon wieder keinen Akku mehr hat, dann, ne, ja, da schließt es mal an, ein gescheites Handy an. Ne? So. Richtig gut. Okay. Ja, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS und NAV-LC ist alles vorhanden. Das heißt, man ist perfekt unterwegs. Auch das ist ja sehr, sehr wichtig für die Outdoor-Fans. Und es gibt auch eine Outdoor-Toolbox mit verschiedenen Sachen drin, Kompass und Mess-Apps, wo man Sachen vermessen kann damit und vieles mehr. Face Unlock soll ebenfalls gehen. Das ist natürlich sehr, sehr interessant, aber da kann ich nichts dazu sagen, inwiefern das auch eben eingesetzt werden kann, um eben Apps damit zu entsperren, die eine biometrische Authentifikation benötigen. Wird es so gemacht oder nicht? Das hängt ja vom Hersteller ab. Jedenfalls, Face Unlock ist schon mal sehr gut. Ich habe ja immer wieder, jetzt ist es gerade wieder soweit, ne, Schwierigkeiten mit meinem Fingerabdruck. jetzt muss ich immer die PIN eingeben. Die Banking-Apps kann ich jetzt mal nicht benutzen, ja, weil ich einfach zu faul bin für die Passwörter und die sind auch so groß, ne? Also vergessen wir es. Und jetzt, ja, es ist immer wieder das Gleiche. Ich hasse Fingerabdruckscanner mittlerweile, weil es einfach mit meinen Fingern nicht richtig funktioniert. Ja? Und ich möchte Face Unlock haben. Ganz einfach. Und zwar für alles. Ja? Sicherheit hin, Sicherheit her, aber ich muss das Handy auch benutzen können. Ja, von daher, ja. Gut, so, dann gucken wir mal, was denn hier für Preise genannt sind auf der Seite. Oh, also zumindest der Dollarpreis ist angegeben bei 379,99. Das ist ja gar nicht so schlecht. Ja, also dieses Gerät zu dem Preis ist ja fast zu schön, um wahr zu sein. Und meistens, wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, ist es auch meistens nicht wahr, ne? Ihr wisst es ja, ne? jetzt muss ich mal gucken. Also, das ist ja wirklich, interessant. 379,99. Ja, bei AliExpress gibt es für 379,99. Und zwar, genau, das ist der Angebotspreis. Gilt angeblich von 14. bis 20. April. Und danach kostet es, was immer noch sehr gut ist, 549. Ja, beziehungsweise Amazon hat da auch noch ein Special für 499 Euro. Okay, dann gibt es also auch bei Amazon. Das ist ja gar nicht so schlecht. Wow. Und ich sehe es auch gerade schon bei Amazon. Da ist es jetzt momentan für 499 zu bekommen. Also wenn ihr sagt, nee, lieber Amazon, nicht AliExpress. Bei AliExpress ist es halt deutlich günstiger, über 100 Euro günstiger. Ja, ja, aber gibt's. Wahnsinn. Coole Sache. Ja, jetzt kommen wir zum nächsten. China schlägt zurück, ja, wie erwartet, gegen die US-Zölle. Und zwar mit 34% Aufschlag beim Zoll. Das bedeutet, es wird ein ganz teures Leben. Ich habe da schon drüber berichtet in der Rios Wochensicht. Wird ein ganz teures Leben werden jetzt für die Amerikaner. Ja. Aber auch für uns werden einige Preise hochgehen. Wobei wir nicht betroffen sind von diesen Tarifen. Ja, also von diesen Zöllen. Ich sage immer Tarife, weil das eben Tariffs heißt, ja, in Englisch. Ich meine natürlich damit Zölle. Und das heißt, wir kriegen die Waren deutlich günstiger aus China, wenn wir nicht wiederum einen Strafzoll drauf gepackt haben. Wie zum Beispiel bei den E-Autos aus China, finde ich absolut Frechheit. Aber egal, das ist wieder ein anderes Thema. Dieser Protektionismus sieht man ja, wohin es führt, ne? In den USA, wenn das auf die Spitze getrieben wird. Das darf die EU auch nicht machen, auch nicht gegenüber China. Schließlich wollen wir ja eine Verkehrswende machen und da brauchen wir günstige E-Autos und ehrlich gesagt, mir ist es egal, ob das subventioniert wird oder nicht, es geht mir ums Geld, ja, also die Fresh, diese Preise, die zum Beispiel bei VW und Co. angeboten werden, finde ich eine absolute Frechheit, ja, vor allem, weil dieselben Modelle in China beispielsweise für ein Apfel und ein Ei angeboten werden, ja, viel billiger und bei uns wird richtig reingehauen, das ist Abzocke pur. Und die können das selber fahren. Ja, jedenfalls geht es jetzt rund. Ne? 34% ich erwarte übrigens auch Gegenzölle von der EU Richtung USA. Und da wird es natürlich für uns auch ein bisschen teurer. Allerdings nur für Sachen, die eben aus den USA kommen. Können wir hier ein bisschen entspannter gucken. Ja, ob jetzt Whisky, Jeans oder sowas. Ne? Wobei die meisten Jeans kommen ja sowieso nicht aus den USA, sondern aus Bangladesch oder wenn es eine High-Quality-Marke ist, dann kommt es aus China, ja, weil, wenn ihr das noch nicht wisst, China ist kein Billiglohnland mehr, was Jeans und Textilien anbetrifft, deswegen lassen die Firmen jetzt mittlerweile in Pakistan oder Bangladesch oder Indien produzieren, weil es dort viel, viel billiger ist, als in China zu produzieren, ja, also, ja, so ist es halt. Damit ist das Thema eigentlich auch schon wieder abgehakt, weil wir müssen einfach warten und sehen, was da kommt. Das wird ja alles Mögliche hier prophezeit, ja, Untergang des Welthandels und alles Mögliche, ja, das kann man schon so sehen. Leidtragende werden alles sein, aber ich denke, wenn Europa sich die richtigen Partner aussucht und gegen China ein bisschen offener ist, dann geht die EU gestärkt daraus hervor und die einzig Leidtragenden sind dann die USA und da werden sie ganz schnell wieder davon absehen. Ja, also vielleicht auch mal so ein bisschen Druck machen gegenüber den USA, das wäre gar nicht schlecht. Ich bin auf einen Artikel gestoßen bei Android Central. Normalerweise gebe ich denen oft recht, aber hier muss ich widersprechen. Die haben nämlich getitelt, dass die Technik nicht mehr Bugs hat als früher, sondern weil, das haben wir nur den Eindruck, weil wir stärker vernetzt sind. Das heißt, wir sehen im Internet, oh ja, das ist ein Bug und dann wissen wir, okay, das Telefon hat einen Bug. Aber ich sehe das anders. Für mich ist es klipp und klar, dass die Geräte immer mehr Bugs kriegen. Oder ich würde es auch so sagen, nicht unbedingt nur Bugs, sondern auch von der UI und von anderen Sachen, von der Software her, dass die so schlecht werden, weil eben zu wenig dafür investiert wird. Da macht sich offenbar niemand Gedanken drum. Das fängt beim TV an, der minutenlang braucht, bis man mal ein Programm wechseln kann. Gibt's alles. Selbst mein sehr teurer Sony-Fernseher, ja, wenn ich den einschalte, bis ich da wirklich was machen kann, muss ich erstmal so zwischen 30 und 60 Sekunden warten, bis ich erstmal was vernünftig machen kann. Ja. Das ist Wahnsinn bei so einem Consumer Electronic Device. Ja. Das ist einfach irre. Und es sind so viele Kleinigkeiten, die bei diesen Geräten einfach aufschlagen, die das Ganze dann eben gar nicht mehr so bugfrei oder unkompliziert machen. Wie oft musste ich zum Beispiel schon Apps schließen, also Force Stop machen in den App-Einstellungen, damit es wieder funktioniert. Ein normaler Anwender ist da vollkommen überfordert. Der weiß gar nicht, dass man in die Einstellung gehen kann, mal einen Cache speichern lassen oder dort die App gewaltsam beenden. Zum Beispiel beim Sony Xperia 1 Mark 6. Ja, das Teil hat ja auch nur 1499 gekostet. Ne? Und trotzdem passiert es immer wieder, dass mal Programme sich in einen Modus setzen, Apps in einen Modus setzen, wo man einfach nichts mehr machen kann. Ja, zum Beispiel YouTube Music. Wobei, das hängt wirklich an der App, aber das gehört ja ebenfalls zur Tech. Ja, da, einfaches Beispiel. Ich entsperre das Smartphone, beziehungsweise verbinde es mit Wi-Fi, mein MP3-Player, lade mir neue Sachen drauf, warte schön, bis alles heruntergeladen ist, ja, beende die Wi-Fi-Verbindung. So, dann möchte ich das hören, was ich mir runtergeladen habe. Fängt an und nach ein, zwei, manchmal drei Titel stockt einfach der Player. YouTube Music wird extrem langsam. Meistens geht sogar gar nichts mehr. Irgendwann kommt dann die Meldung, ja, dass die App nicht mehr zu nutzen ist. Dann hat man Glück. Dann kann man nämlich auf Force Stop drücken und dann wird die App auch tatsächlich gewaltsam beendet. Aber jetzt kommt's. Oftmals passiert noch nicht mal das. Dann muss ich die App quasi in den Hintergrund schieben. Muss dann in die Einstellungen gehen, die App suchen, dort dann in den Einstellungen für die App Force Stop machen, dann lade ich die wieder neu und dann funktioniert alles. Das heißt, es ist ein ausgewachsener Software-Bug. Ja? Und wisst ihr, wenn man das dann im Verbund sieht, ja, man gibt einen Haufen Kohle aus und dann funktionieren die Sachen nur mit Tricks. Also das mag für so einen Computerfan oder so wie mich jetzt, ja, ein Computerfreak, ist das kein Problem. Und ja, okay, aber ich reg mich da auch teilweise auf, ne? Komme ich gleich dazu. Aber da kriegt man es hin. Okay, wunderbar. Aber ich stelle mir immer vor, wenn da jetzt Otto Normalverbraucher hingeht und hat dieses Problem, ohne Hilfe kriegt er das nicht mehr hin. Nicht mehr hin. Ja? Die Geräte sind durchweg einfach immer unzuverlässiger. Ja, und das ist etwas, was definitiv da ist. Ich gucke gar nicht im Internet, was für ein Handy ein Bug jetzt hat oder sowas. Ne? Außer ich würde jetzt irgendwas nachgucken für die Sendung zum Beispiel. Ja? Aber ich benutze die Geräte und stelle die Bugs bei der Benutzung fest. Dann gucke ich im Internet und dann steht da, ja, bekannter Bug und bla bla bla. Okay, Ja, aber Leute, also das ist wirklich massiv geworden. Ja? Und ich habe schon so oft gesagt zu Leuten, ich glaube, die Firmen haben ihre Elektronik nicht mehr unter Kontrolle. Das geht wirklich zu stark in Richtung, ist mir doch egal, ja, da kriegt ihr das, geht schon irgendwie, ja, also, nee, das ist nichts mehr, ja, das ist vielleicht auch die Folge, weil eben sehr viele Geräte auch günstig verkauft werden sollen, ne, aber dann stellt sich die Frage, warum passiert das zum Beispiel mit meinem Gerät für 1500 Euro? Müsste das nicht so gut sein, dass es alles so extrem getestet wurde, ja, und so viel Engineering Power reingesetzt wurde, dass das eben perfekt funktioniert. Ja? Nein. Nix dergleichen. Nicht zu sehen. Genauso viel Bugs wie ein Gerät für 399 aus China. Das ist die Realität. Gut, gut, gut. Dann werden wir mal weitermachen. Und zwar haben wir da das Xiaomi Mix Flip 2. Das soll bald in China erscheinen. Mit 67 Watt Fast Charging. Und das Besondere meiner Meinung nach ist, dass die eine Hälfte, wo auch die Kameras drauf sind, also kompletten Displays, also quasi die Kamera-Lenses, die sitzen quasi auf dem Display drauf. Und die ganze Hälfte der Vorderseite ist ein Display. Das finde ich sehr, sehr schön. Da kann man dann auch tatsächlich noch vernünftige Sachen damit machen. Und auch ein Selfie machen, wo man dann auch tatsächlich was sieht davon, wenn das Display so groß ist. Und man hat dann quasi ein kleines Handy, wenn man es nicht aufklappt, und ein größeres Handy, wenn man es aufklappt. Das ist so eigentlich perfekt. Das Mix Flip 2 soll jedenfalls mit Snapdragon 8 Elite Prozessor kommen, also auch richtig Power haben. 5050 mAh Akku. Und das ist doch schon mal was. Ja, kann man noch nichts sagen. 67 Watt Wired Charging, habe ich schon gesagt. Aber auch 50 Watt Wireless Fast Charging ist vorhanden. Und das hört sich doch schon mal gut an. Andere technische Daten müssen wir da nochmal gucken. Ja, aber ausgeklappt ist es übrigens ein 6,85 Zoll Screen. Und das finde ich doch mal super. Ja, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, NFC ist mit drin, alles was man braucht, und 50 Megapixel Hauptkamera mit optischer Image-Stabilisierung und eine 50 Megapixel Ultraweitwinkelkamera ist ebenfalls drin. Also ein richtig großes Gerät, wenn es ausgeklappt ist, und ein richtig Mini-Gerät, wenn es zusammengeklappt ist. Wahnsinn. Einziger Nachteil ist, ja, innen das Display, natürlich, wenn ihr es ausklappt, ihr kennt das Problem, ne? Fingernagel reicht und ihr habt permanent eine Delle im Display. Kratzer wird's geben, und zwar schneller als ihr A sagen könnt. Das Ganze ist eben mal so, da kann man nichts machen. Ich glaube, empfindlicher war nur noch der iPod erste Generation. Den habe ich einfach nur hingelegt und es war ein Kratzer im Display. Ich weiß nicht, wie das geht, aber tja. Okay, dann werden wir weiter gucken. Was haben wir denn hier noch? Ja, Lenovo. Das finde ich besonders schön. Lenovo bringt ein SSD-Laufwerk mit bis zu 2 Terabyte Storage in so einem Retro-Look. Richtig gut. Ich habe zwar nur die Preise direkt umgerechnet von chinesischer Währung, das heißt nicht ganz so aussagekräftig. Da würde die 1 Terabyte Version 83 Dollar kosten und die 256 Gigabyte Version für 35 Euro Dollar. Also ich finde es richtig schön, das sieht aus wie so ein Controller, wie so ein alter kleiner Controller, ja, und da kann man sogar aus- und einschalten, die anderen Buttons werden da keine Funktion haben, denke ich. USB 3.2 Gen 2 mit bis zu 1040 Megabyte Sekunde. Das ist gut. Also die SSD auch. Ne? Und hat USB-C und USB-A Anschlüsse mit drin in der Packung. Kompatibel natürlich, ja, ganz klar. Man braucht man nicht unbedingt zu sagen, aber ich sag's trotzdem, Windows, macOS, Linux, Android, iOS und HarmonyOS, also alles kompatibel natürlich, so wie es für ein USB-SSD-Laufwerk auch gehört. ist staubdicht, Spritzwasser geschützt und auch schockresistent. Das heißt, wenn es mal hinfliegt, ist er gleich kaputt, aber auch das ist man ja von der SSD eigentlich auch so gewohnt. Ne? Und natürlich besonders schön, dass man es eben auch für die Android-Geräte und iOS-Geräte nutzen kann. Also ideal für unterwegs halt Daten zum Beispiel auf so eine SSD zu sichern. Und klar, das große Ding, dieser Faktor, ja, Retrofaktor ist natürlich hier super genial und das ist wirklich toll. Ich würde mir so ein Teil gern kaufen, nur weil das so retromäßig aussieht. Aber ja, 83 €, wenn man keine SSD braucht. Ich habe hier so viel rumfliegen. Ich weiß gar nicht, was damit anfangen soll. Ich habe gar nicht so viel Daten. Ja, aber egal. Ja, dann ist es natürlich richtig schön, wenn man so ein Retro-Design dann hat. Und wie gesagt, dieser On-Off-Switch geht tatsächlich. Die anderen, ja. Werden wahrscheinlich ohne Funktion sein, aber wie gesagt, das ist dann auch nicht so schlimm. Coole Sache. Gut, dann gucken wir mal weiter. So, Dimensity 9400 Plus hat bei Antutu die Top-Liste übernommen und ist jetzt wieder am Platz 1. Man sieht, die schenken sich jetzt nichts, es geht Schlag auf Schlag. Das Gerät wird. Oder dieser Prozessor wird im X2000S verbaut werden und dieses ist jetzt eben schon getestet worden im Vorfeld, kurz bevor es eben erscheint. Interessant, auch der Prozessor ist eigentlich erst offiziell am 11. April angekündigt, ja, aber ja, kennt man ja, dass die schon im Vorfeld schon mal sowas machen. Und der 9400 Plus ist eben eine performantere Version vom 9400. Und dann sieht man schon hier, wie das reinhaut bei den Antutu Benchmarks. Hier knapp die 3 Millionen Marke verpasst. Das ist äußerst beeindruckend. Und da können wir uns noch auf vieles gefasst machen, was das anbetrifft. Das Huawei, Entschuldigung, das Honor 400 Lite ist jetzt ebenfalls gestartet. Die abgespeckte Version der 400er Serie. Ja, 6,7 Zoll Screen, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, 16 Megapixel Selfie-Kamera. Das ist wahrscheinlich falsch hier. 1080 Megapixel wird es niemals haben. Also ich denke mal 108 Megapixel heißt es. Ja, mit dreifach optischem Zoom oder zumindest Lossless Zoom. Ob es optischer Zoom ist, weiß ich nicht. Lossless ist immer so eine Sache, ja. Aber immerhin. Und 5 Megapixel Ultraweitwinkelkamera. Das Ganze dann mit Versionen 8 GB RAM bis 256 GB Storage und 12 GB RAM. Ja, also geht eine ganze Reihe an verschiedenen Ausstattungslinien. Und der Dimensity 7025 Ultra Chip ist da drin. Und das heißt, auch das Lite ist ziemlich performant hier. Ja, nicht schlecht. 5230 mAh Akku runden das Ganze dann eben ab, damit es auch eine ganze Zeit lang durchhält. Und es ist bereits in Europa verfügbar für 299 momentan. Gibt es in Österreich eine Aktion, könnt ihr ja hier bestellen, ohne Zoll, ganz klar, EU, ne, für 269 € sogar. Also gar nicht mal so schlecht. Ja. Wahnsinn. Ja, ein Dienst, den ich lange Zeit benutzt habe, wird jetzt eingestellt von Line. Der Line Messenger stellt den Dienst Line Notify ein. Das ist sehr, sehr schade, denn damit konnte man zum Beispiel bei IFTTT ja, zum Beispiel von Social Networks oder ähnliches automatisch Beiträge inline schicken in eine Gruppe. Ja, und das hat auch immer gut geklappt. Ich habe ja nach Ende von Google Plus habe ich ja so eine interne Line Plus Gruppe gemacht, ja. Und ja, da wurden dann eben auch die Sachen von verschiedenen Netzwerken, zum Beispiel von Mastodon, wenn ich dort was poste, dann geht es eben hier automatisch in diese Gruppe rein, so dass das eben auch ja sowas wie ein Livestream dann ist. Aber das geht jetzt leider nicht mehr. es gibt eine Lösung für Firmen mit einer Messaging-API, aber die kostet und man merkt es auch gleich, dass das nicht gedacht ist für eben Privatpersonen. Finde ich sehr, sehr schade. Also Notify seit 1. April nicht mehr verfügbar. Leider kein April-Scherz. Ja, da haben wir noch ein schönes Spiel, das angekündigt wurde. Noch ist es nicht verfügbar, aber das Game heißt Oceanhorn Chronos Dungeon. Und das wird auf Android, iOS und Steam Deck kommen. Entschuldigung, Steam. Ob es für die Steam Deck kompatibel ist, das ist nur Wunschdenken von mir. Ich hoffe es. Ja. Aber Steam, iOS und Android, da wird das eben verfügbar sein. Bin mal gespannt. Es ist ein klassisches RPG im Pixel-Format, JRPG, entsprechend auch mit der wunderhübschen Anime-Grafiken. Allerdings, wie gesagt, die Spielgrafik selbst ist ja nur Pixel-Grafik. Ja, da kann man wenig erkennen, sag ich mal. Aber vom Ablauf her ist es ein klassisches RPG und macht dann auch entsprechend Spaß, was da. Es gibt auch Co-op-Dungeons übrigens. Und da sieht man schon, dass es richtig spannend sein kann. Es gibt Trailer im Internet, auf YouTube beispielsweise, könnte man danach suchen. Oceanhorn, wie heißt es nochmal genau? Oceanhorn Chronos Dungeon, genau. Immer gut, wenn es neue Android-Games gibt, ja. Ich bin natürlich hier auch auf die Steam Deck, wenn es denn eben eine Steam Deck kompatible Version gibt, auch auf diese gespannt, ja. Weil ich trenne ja, wo es nur geht. Also wenn es geht, dann spiele ich lieber auf der Steam Deck, ja, weil es dann eben den Akku vom Smartphone nicht so belastet. Ja. So, und noch was Positives. Bei Android 16 hat Google jetzt die App-Beschleunigung bei der Installation deutlich verbessert. Das heißt also, die Apps werden schneller installiert. Und das, finde ich, ist immer eine gute Sache, denn auch das kann sich summieren. Ja, ich glaube, klar, wenn man eben Apps nicht ständig installiert und deinstalliert, kommt einem das nicht so arg vor, höchstens bei den Updates eben. Das dauert mir auch viel zu lange als manchmal. Vor allem, weil ich manchmal morgens anschalte und steht dann 23 Updates, danke. Ich weiß nicht, was da los ist, aber die Google-Apps, wie zum Beispiel Google Docs und so weiter, die werden jeden Tag geupdatet. Also das ist ja furchtbar. Was ist denn da los? Und ich bin ja Update-Fan, aber wenn ich dann so sehe, 23 Updates, wenn ich anschalte, dann könnte ich die Krise kriegen, ja, weil das bedeutet nämlich, ich muss jetzt die Updates starten, bis ich das Handy nutzen kann, sind mindestens 5 Minuten weg. Ja. Also das ist wirklich nervig. Und wenn das schneller geht, dann bin ich absolut dafür. Super. Ja, jetzt sind wir auch schon am Ende. Aber ich habe noch die App der Woche. Immer habe ich was Simples wieder. Ein gutes altes Suchspiel. Das Spiel ist eigentlich sogar relativ alt schon. Ja, das gibt es also schon lange. Aber es war nie App der Woche. Und ich kann gar nicht verstehen, warum. Weil es ist ziemlich genial. Das nennt sich June Journey Suchspiele von Wooga oder W-O-O-G-A. Was ist der Name? Ja, wunderbar ist eben hier die Grafik und das Setup. Man ist in den 20er Jahren, ja, und ist eine Detektivin und muss dort dann eben Hinweise suchen. Ja, so wie ihr das kennt in diesen Suchspielen, steht unten, was ihr suchen müsst. Und das müsst ihr dann eben in diesem Bild suchen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil da sehr viele Gegenstände oft rumliegen. Aber um weiterzukommen, müsst ihr eben die entsprechenden Gegenstände identifizieren. Das ist so eine Art Wimmelbildspiel, ja, teilweise. Und das macht eben doch ziemlich Laune. Ja. Dabei ist hier June Journeys auch jetzt nicht unbedingt übertrieben unfair, sondern hat eigentlich eine gute Mischung zwischen Spaß und Herausforderung, jedenfalls für mich. Und entsprechend viele Fans gibt es auch von dem Spiel. Wie gesagt, ist schon ein etwas älteres Spiel und von daher, ja, eigentlich ist es Schande, dass das nie App der Woche war. Das habe ich jetzt nachgeholt, also App der Woche June Journey Suchspiele. In wunderschönen Setup und mit viel, viel Kurzweile. Ja. Ah ja, im Play Store. Genau. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und es waren ein paar interessante Sachen für euch dabei. Die Community findet ihr unter mastodon.africa/@thenetcast, #thenetcast nicht vergessen, oder einfach in der YouTube-Community unter den, in den Kommentaren für den Podcast einfach schreiben, da freue ich mich immer. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen Grundantennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!